Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So, Paul is practical and yet he is spiritual. That's a beautiful combination. Paulus ist praktisch und doch geistlich. Das ist eine schöne Kombination. He knew it was their spiritual duties to take care of their brethren. Er wusste, dass es ihre geistliche Pflicht war, sich um ihre Brüder zu kümmern. And he did it as practically as possible. Und er tat es so praktisch wie möglich. So look what he says in verse 3. Schau, was er in Vers 3 sagt. When I arrive, I will send your gift to the poor in Jerusalem. Wenn ich ankomme, werde ich eure Gabe an die Armen in Jerusalem schicken lassen. Along with a letter of explanation. Zusammen mit einem Erklärungsschreiben. Carried by those whom you approve. Das von denen übergeben wird, die ihr als geeignet erachtet. I love that. Das liebe ich. I tell you what I love about this. Ich sage dir, was mir daran so gefällt. First of all, Paul is taking apostolic authority and yet not control. Erstens nimmt Paulus die apostolische Autorität in Anspruch, aber kontrolliert nicht. Remember, it was to the same people that Paul said. Erinnere dich, zu denselben Leuten sagte Paulus. You have many teachers, but few fathers. Ihr habt viele Lehrer, aber wenig Väter. But I'm your true spiritual father. Ich aber bin euer wahrer geistlicher Vater. So right here Paul was exercising apostolic authority and fatherly authority. Genau hier übt Paulus apostolische Autorität und väterliche Autorität aus. When he told them that how they need to do it to take care of the people in Jerusalem. Als er ihnen erklärt, wie sie sich um die Menschen in Jerusalem kümmern sollten. That was his obligation. Das war seine Pflicht. He didn't threaten them. Er droht ihnen nicht. He didn't manipulate them. Er manipuliert sie nicht. He didn't use Bible verses to make them feel guilty if they don't give. Er benutzt keine Bibelverse, um ihnen ein schlechtes Gewissen zu machen, wenn sie nicht spenden. He simply gave them instruction, what is their Christian duty. Er gibt ihnen einfach Anweisungen, was ihre christliche Pflicht ist. And then he told them how the money is going to be taken there. Dann sagt er ihnen, wie dieses Geld dorthin gebracht werden soll. See, he didn't just say, I'll put it in my pocket and then don't worry, I'll take it there. Er sagt nicht einfach, ich stecke es in meine Tasche und dann macht euch keine Sorgen, ich bringe es dorthin. I like that he says, I will send it with a letter of explanation. Es gefällt mir, dass er sagt, ich werde es mit einem Erklärungsschreiben schicken. It doesn't say what that letter was like. Es steht nichts darüber, wie dieser Brief aussah. But obviously it was explaining how the other Christians cared about them and it was their duty. Aber offensichtlich wird darin erklärt, wie die anderen Christen sich um sie kümmerten und dass es ihre Pflicht war. I have been given in so many places in the world money. Man hat mir an so vielen Orten der Welt Geld gegeben. To take for Brazilian Kids Care. Um es für Brazilian Kids Care zu nehmen. I don't like that. Ich mag das nicht. People come to me and say, here, take whatever, take 1,000 euros. Die Leute kommen zu mir und sagen, hier, nimm 1,000 Euro. In an envelope. In einem Umschlag. And they say, and this is for the kids in Brazil. Und sie sagen, das ist für die Kinder in Brasilien. I don't like that. Ich mag das nicht. I take the money and I take the name of these people. Ich nehme das Geld und notiere mir die Namen der Leute. And if I'm right at a place where we have an account, I put it right there to the people. Und wenn ich an einem Ort bin, an dem wir ein Konto haben, überweise ich das Geld direkt an die zuständigen Leute. So I give it to the treasurer so that we have everything organized correctly. Ich sende es an den Kassier, damit wir alles richtig organisiert haben. If I'm some other place, wenn ich an einem anderen Ort bin, I take a piece of paper. Nehme ich einen Zettel and I write. Und schreibe, I so and so have given this amount to Reinhard for Brazilian Kids Care on this day. Ich so und so habe an diesem Tag diesen Beitrag an Reinhard für Brazilian Kids Care gespendet. And then I sign it. Und dann unterschreibe ich es. And I give it to those people. Und gebe es den Leuten. Many times people say, Reinhard, I trust you, I don't need that. Oftmals sagen die Menschen, Reinhard, ich vertraue dir, ich brauche das nicht. Well, thank you, it's kind that you trust me. Nun, danke, es ist nett, dass du mir vertraust. But when it comes to money, Jesus said we have to be careful and we have to be right. Aber wenn es ums Geld geht, sagt Jesus, müssen wir vorsichtig sein und wir müssen es richtig machen. And obviously the Apostle Paul understood that. Offensichtlich hat der Apostel Paulus das verstanden. So what he's telling them is, guys, I'm going to do everything correct, don't worry. Er sagt ihnen ganz einfach, Leute, ich mache alles korrekt, macht euch keine Sorgen. I'm gonna write a letter. Ich werde einen Brief schreiben. It's going to be sent there. Es wird alles dorthin geschickt werden. And there is one part in this verse that I think is incredibly beautiful. Es gibt eine Stelle in diesem Vers, die ich besonders schön finde. While Paul has used his apostolic and spiritual fatherly authority, obwohl Paulus zwar seine apostolische und geistliche väterliche Autorität nutzte, he recognized the autonomy of the church. Erkannte er die Eigenverantwortung der Gemeinde an. Look what he says. Schau, was er sagt. He says the money will be sent to Jerusalem with a letter. Das Geld wird mit einem Brief nach Jerusalem geschickt. But who carries the letter? Aber wer überbringt den Brief? Look what he says. Schau, was er sagt. Carried by those whom you approve. Überbracht von denen, die ihr gutheißt. Not by the ones who I approve. Nicht von denen, die ich gutheiße. Who did he write the letter to? An wen hat er den Brief geschrieben? Did he write the letter to the leaders of the church in Corinth? Hat er den Brief an die Leiter der Gemeinde in Korinth geschrieben? He did not. Nein, das hat er nicht. He wrote the letter to the ordinary day-by-day members of the church. Er schrieb den Brief an die einfachen Mitglieder der Gemeinde. He wrote the letter to the carnal people. Er schrieb an diejenigen, die im Fleisch wandelten. We've learned what a mess the church was in. Wir haben erfahren, in welchem Schlamassel diese Gemeinde steckte. Yet he did not choose which people had to take the money and the letter. Doch er entschied nicht, welche Leute das Geld und den Brief annehmen sollten. He recognized that it's the choice of the church, not the choice of the leaders. Er erkannte, dass es die Entscheidung der Gemeinde ist, nicht die Entscheidung der Leiter. Isn't it so different from how many churches are run today? Ist es in vielen Gemeinden heute nicht ganz anders? That reminds me of the very beginning of the early church. Das erinnert mich an die ersten Anfänge der Urgemeinde. When people complained, als sich die Menschen darüber beschwerten, that our widows are disadvantaged, dass ihre Witwen benachteiligt wurden. Well, the apostles said, you choose. Die Apostel sagten, ihr wählt. Choose seven men whom you trust. Wählt sieben Männer, denen ihr vertraut. Paul did the same thing. Paulus tat dasselbe. As long as you approve them, that's the ones who will go. Sofern ihr sie als geeignet erachtet, sind es genau die, die gehen werden. Question. Eine Frage. Do you know a church that handles matters like this? Kennst du eine Gemeinde, die die Dinge so handhabt? We've taken money together. Wir haben gemeinsam Geld gesammelt. And the leaders don't need to approve it. The church needs to approve it. Und die Leiter müssen es nicht genehmigen, sondern die Gemeinde muss es genehmigen. Remember. Erinnere dich. The leaders are simply part of the same body. Die Leiter sind einfach Teil desselben Leibes. They are not in a hierarchy because in the church there is no hierarchy. Sie stehen nicht in einer Hierarchie, denn in der Gemeinde gibt es keine Hierarchie. If Paul trusted the church that was carnal, why can't we do that today? Wenn Paulus dieser fleischlich gesinnten Gemeinde vertraute, warum können wir das nicht auch heute tun? Lots of things to think about. Viele Dinge, über die du dir Gedanken machen kannst. See you tomorrow. Bis morgen.